Und jetzt raus hier, ja? Nein, so lass ich mich raus nicht. Mit dir, du faules, weiches Dreckstück. Fassen Sie mich nicht los, an, raus! Ja? Das wird Ihnen noch leid tun. Ruhig, Delia. Schon gut. Schon gut, sagt ruhig, er. Ruhig, Delia. Was los, Steve? Ich habe sie dabei ertappt, wie sie meine Tasche durchwühlte. Delia? Ja. Und sie scheint überzeugt zu sein, dass niemand sie zur Rechenschaft ziehen wird. Du hast doch gesagt, ich soll seine Sachen auspacken, Jimmy, oder? Jimmy und du? Sehr demokratische Verhältnisse hier, das muss ich sagen. Ich habe ihr gesagt, sie soll deine Sachen aufräumen und wenn was zu waschen ist... Ach komm, hör auf, ist das Excelsior hier oder was? Wirf ihn raus, Jimmy, los, wirf ihn raus, es ist dein Haus. Na, Jimmy? Es ist dein Haus, Jimmy. Nein, Delia, dein Haus, würde ich sagen. Ich bitte um Entschuldigung für diese Szene, Mr. Gardner. Das ist nur ein kleines Missverständnis, Vater. Das wird schnell beigelegt werden. Und wie gedenkst du es beizulegen, wenn ich fragen darf? Indem wir unseren Gast, deinen Freund, auffordern, Delia um Verzeihung dafür zu bitten, dass er sie ertappt hat. Mr. Morton, ich werde das Feld räumen. Es tut mir leid, Schwierigkeiten verursacht zu haben. Die haben nicht sie verursacht. Die gibt es hier nicht erst seit heute. Vater! Ich habe versucht, sie zu ignorieren. Ich habe versucht, mich damit abzufinden. Ich habe alles versucht, nur nicht den Tatsachen ins Gesicht zu sehen.